Meine Herren Abgeordneten, ich bitte Sie, sich von den Plätzen zu erheben. In dieser Stunde gedenkt der Reichstag und mit ihm die gesamte Nation der Opfer, die in diesen bisherigen Kämpfen geblieben sind, all der Männer, Soldaten, Offiziere, die ihr Leben eingesetzt haben, für ihre Pflicht, für ihren Fahneid, für Führer und Vaterland. Ihr Opfer und ihr Blut sind mit der Kitt, der dazu beitragen wird, das gewaltige Gebäude unseres Großdeutschen Reiches auf festes Fundament zu stellen. Der Reichstag gedenkt aber auch in dieser Stunde der Hinterbliebenen unserer tapferen Gefallenen, die das Teuerste hingegeben haben, deren Trauer aber geadert wird durch die Größe des Opfers und durch den Nutzen dieses Opfers. Der Reichstag wird als berufene Vertretung des Volkes mit daran arbeiten, dass den Hinterbliebenen und Angehörigen unserer Opfer auch für alle Zukunft die Sorge erspart bleibt und dass sie nicht spüren werden und spüren dürfen, dass sie ihre Ernährer verloren haben. Das alles wird der Reichstag im Auftrag des Führers später regeln. In dieser Stunde wollen wir nur der Größe der Opfer und des heldenhaften Schmerzes der Hinterbliebenen gedenken. Ich danke Ihnen, dass Sie sich zum Zeichen von den Plätzen erhoben haben. Und noch einmal bitte ich Sie, meine Herren Abgeordneten, sich von den Plätzen zu erheben. Denn wir wollen in dieser Stunde auch der Opfer und der tapferen Streiter des uns verbündeten und befreundeten Italiens gedenken. Auch sie haben ihr Leben für die Größe ihres Volkes und ihres Vaterlandes hingegeben. In Sonderheit und erster Linie gedenken wir hierbei des uns allen bekannten großen Faschisten, des tapferen Luftmarschalls und des treuen Freundes des Deutschlands, Italo Balbo. Danke Ihnen. Bitte unseren Führer das Wort zu ergreifen. Abgeordnete, Männer des Deutschen Reichstags, inmitten des gewaltigen Kampfes um die Freiheit und für die Zukunft der deutschen Nation habe ich Sie zu dieser Sitzung einberufen lassen. Die Gründe dafür liegen in der Notwendigkeit, unserem eigenen Volk die Einsicht in die historische Einmaligkeit der Vorgänge, die wir erlebten, zu erschließen. Den verdienten Soldaten aber zu danken, sowie in der Absicht zu versuchen, noch einen und dieses Mal den letzten Appell an die allgemeine Vernunft zu richten. Wer die auslösenden Momente dieser geschichtlichen Auseinandersetzung in Vergleich bringt zum Umfang, der Größe und Tragweite der militärischen Ereignisse, dem muss die Erkenntnis werden, dass Vorgänge und Opfer dieses Kampfes in keinem Verhältnis stehen zu den behaupteten Anlässen, es sei denn, dass diese Anlässe selbst nur Vorwände waren zu verborgenen liegende Absichten. Das Programm der nationalsozialistischen Bewegung war, insoweit es sich auf die künftige Ausgestaltung des Verhältnisses des Reiches zur Umwelt bezog, ein Versuch, die Revision des Versailler Vertrags unter allen Umständen, soweit aber irgend möglich, auf friedlichem Wege herbeizuführen. Diese Revision war eine naturnotwendige. Das Unhaltbare der Versailler Bestimmungen lag nicht nur in der demütigenden Diskriminierung, der Rechtlosmachung entsprechend der sichergestellten Entwaffnung des deutschen Volkes, sondern vor allem in der daraus abgeleiteten materiellen Zerstörung der Gegenwart und der beabsichtigten Vernichtung der Zukunft eines der größten Kulturvölker der Welt, in der vollständig sinnlosen Anhäufung riesiger Ländermengen unter der Herrschaft einiger Staaten, in der Beraubung der Unterlegenen ihre unersetzbaren Lebensgrundlagen und unentbehrlichsten Lebensgüter. Die Tatsache, dass schon während der Abfassung dieses Diktats einsichtige Männer, auch auf der Seite unserer Gegner, vor der endgültigen Verwirklichung der Bestimmungen dieses Wahnsinnswerkes warnten, ist ein Beweis für die sogar in diesen Reihen herrschende Überzeugung der Unmöglichkeit, dieses Diktat für die Zukunft aufrechterhalten zu können. Ihre Bedenken und ihre Proteste wurden allerdings mit der Versicherung zum Schweigen gebracht, dass der neu gebildete Völkerbund in seinen Statuten die Möglichkeit einer Revision dieser Bestimmungen sicherstellte. Ja, dafür zuständig sei. Die Hoffnung auf eine Revision war demnach zu keiner Zeit als etwas Ungebührliches betrachtet worden, sondern als etwas Natürliches. Leider hat entsprechend dem Wollen der verantwortlichen Männer des Versailler Diktats die Genfer Institution sich nicht als eine Einrichtung zur Herbeiführung vernünftiger Revisionen betrachtet, sondern von Anfang an nur als Garant der rücksichtslosen Durchführung und Aufrechterhaltung der Versailler Bestimmungen. Alle Versuche des demokratischen Deutschlands auf dem Revisionsweg eine Gleichstellung des deutschen Volkes zu erreichen, blieben erfolglos. Es liegt nun im Interesse eines Siegers, die ihm nützlichen Bestimmungen als für alle heilig hinzustellen. Im Wesen des Selbsterhaltungstriebes des Besiegten aber, sich die allgemeinen Menschenrechte wieder zurückzuholen. Für ihn hatte das Diktat eines übermütigen Gegners umso weniger Gesetzeskraft, als dieser Gegner damals kein ehrlicher Sieger war. Ein seltenes Unglück hat es gewollt, dass das Deutsche Reich in den Jahren 1914, 1918 sehr schlecht geführt war. Diesem und den noch nicht anders belehrten Glauben und Vertrauen des deutschen Volkes in das Wort demokratischer Staatsmänner war unser Untergang zuzuschreiben. Daher war der britisch-französische Anspruch, das Versailler Diktat als eine Art internationale oder gar höhere Rechtsetzung auszugeben, für jeden ehrlichen Deutschen nichts anderes als eine freche Anmaßung. Die Annahme aber, dass ausgerechnet englische oder französische Staatsmänner Hüter des Rechtes an sich oder gar der menschlichen Kultur wären, eine dumme Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit, die durch... ihre eigenen höchst minderwertigen Leistungen auf diesen Gebieten zur Genüge beleuchtet wird. Denn es ist selten die Welt mit einem größeren Minimum an Klugheit, Moral und Kultur regiert worden, als jener Teil, der zurzeit den Wüten gewisser demokratischer Staaten ausgeliefert ist. Die nationalsozialistische Bewegung hat in ihrem Programm neben der inneren Erlösung aus den jüdisch-kapitalistischen Fesseln einer pluto-demokratischen dünnen Ausbeuterschicht nach außen hin den Entschluss zur Befreiung des Reiches aus dem Versailler Diktatfesseln verkündet. Die deutschen Forderungen dieser Revision waren naturnotwendige, für das Dasein und die Ehre eines jeden großen Volkes selbstverständlicher. Sie werden von der Nachwelt einst wohl als unendlich maßvoll bezeichnet. Alle diese Forderungen aber mussten in der Praxis gegen den Willen der britisch-französischen Machthaber durchgesetzt werden. Wir alle sahen es nun erst recht als einen Erfolg der Führung des Dritten Reiches an, dass die Verwirklichung dieser Revisionen jahrelang ohne Krieg gelungen war. Nicht, weil wir, wie die britischen und französischen Demagogen jetzt behaupteten, zum Kriege ohnehin nicht in der Lage gewesen wären. Als es aber endlich schien, als ob es dank einer gewissen erwachenden Vernunft durch eine internationale Zusammenarbeit zur friedlichen Lösung auch der Rechtsprobleme kommen würde können, da wurde die am 29. September 1938 in München in diesem Sinn getätigte Übereinkunft der vier wesentlich daran beteiligten großen Staaten in der öffentlichen Meinung zu London und Paris nicht nur nicht begrüßt, sondern als abscheuliche Schwächezeichnung verstanden. Die blutbefleckten jüdisch-kapitalistischen Kriegshetzer sahen in der Möglichkeit des Gelingens einer solchen friedlichen Revision das Entschwinden greifbarer Anlässe für die Verwirklichung ihrer wahnsinnigen Pläne. Es trat wieder einmal jene Verschwörung erbärmlicher, käuflicher, politischer Kreaturen und geldgieriger Finanzmagnaten in Erscheinung, für die der Krieg ein willkommenes Mittel ist, ihre Geschäfte zum besseren Gedeihen zu bringen. Das internationale jüdische Völkergift begann immer mehr gegen jede gesunde Vernunft zersetzend zu arbeiten. Die Literaten verstanden es, die anständigen Männer, die den Frieden wollten, als Schwächlinge der Landesverräter hinzustellen. Die oppositionellen Parteien als fünfte Kolonnen zu denunzieren, um so jeden inneren Widerstand gegenüber ihrer verbrecherischen Kriegspolitik zu beseitigen. Juden, Freimaurer, Rüstungsfabrikanten, Kriegsgewinner, internationale Händler, Börsenjobber fanden politische Subjekte des Parados und Herostratennaturen, die den Krieg als das Ersehnens und damit wünschenswerte hinstellten. Diesen verbrecherischen Elementen war es zuzuschreiben, dass der polnische Staat angeeifert wurde, eine Haltung einzunehmen, die in keinem Verhältnis zur deutschen Forderung und noch viel weniger zu den dadurch hervorgerufenen Folgen stand. Denn gerade Polen gegenüber hat sich das Deutsche Reich seit der nationalsozialistischen Führungsübernahme zu einer wahren Selbstüberwindung bekannt. Eine der niederträchtigsten und dümmsten Maßnahmen des Versailler Diktats, nämlich die Abreißung einer alten deutschen Provinz vom Reich, schrie an sich schon nach einer Revision. Und was habe ich damals verlangt? Ich darf hier meine Person einschalten, weil es kein anderer deutscher Staatsmann hätte wahren dürfen, der Nation eine Lösung vorzuschlagen, wie ich es tat. Es war nur die Rückkehr Danzigs, also einer uralten rheindeutschen Stadt zum Reich, sowie die Schaffung einer Verbindung des Reiches zu seiner abgerissenen Provinz, und auch das nur unter der Annahme von Volksabstimmungen, die selbst wieder von einem internationalen Forum kontrolliert werden sollten. Wenn Herr Churchill und die anderen Kriegshetzer nur einen Bruchteil jener Verantwortung in sich gefühlt haben würden, die ich gegenüber Europa empfand, hätten sie ihr niederträchtiges Spiel nicht unternehmen können. Denn nur diesen und allen anderen europäischen und außereuropäischen Kriegsinteressenten war es zuzuschreiben, Polen, die weder seine Ehre noch seinen Bestand irgendwie berührenden Vorschläge zurückwies, und anstelle dessen zum Terror und zur Waffe griff. Auch hier war es wohl eine ohne Beispiel dastehende wahrhaft übermenschliche Zurückhaltung, die uns monatelang, trotz fortgesetzter Mordanschläge gegen die Volksdeutschen, ja endlich trotz des Abschlachtens von Zehntausenden deutscher Volksgenossen, immer noch den friedlichen Weg einer Verständigung suchen ließ. Denn wie war die Lage? Eine der wirklichkeitsfremdesten Schöpfungen des Versailler Diktats. Politisch und militärisch nur ein aufgeblasener Popanz, beleidigt monatelang einen Staat und droht ihm, ihn zusammenzuschlagen, vor Berlin Schlachten zu liefern, die deutschen Armeen zu zerhacken, die Grenze an die Oder und an die Elbe zu verlegen und so fort. Und dieser Staat, Deutschland, sieht monatelang diesem Treiben geduldig zu, obwohl es nur einer einzigen Armbewegung bedurft hätte, um diese von Dummheit und Hochmut aufgeblähte Blase zusammenzuschlagen. Noch am 2. September konnte dieser Kampf vermieden werden. Mussolini machte einen Vorschlag zur sofortigen Einstellung aller Feindseligkeiten und zum friedlichen Verhandeln. Obwohl Deutschland seine Armeen siegreich vorwärts stürmen sah, nahm ich ihn trotzdem an. Allein die englisch-französischen Kriegshetzer brauchten den Krieg, nicht den Frieden. Sie brauchten einen langen Krieg, wie sich Herr Chamberlain damals ausdrückte, mindestens 3 Jahre lang. Denn sie hatten ja unterdessen ihre Kapitalien in Rüstungsaktien angelegt, die Maschinen angeschafft und benötigten nun die zeitliche Voraussetzung für das Florieren ihrer Geschäfte und zur Amortisation ihrer Investitionen. Und außerdem, was haben schon für diese Weltbürger Polen, Tschechen oder ähnliche Völker für einen Wert? Ein deutscher Soldat fand auf dem Bahnhof in La Charité am 19. Juni 1940 ein eigenartiges Dokument beim Durchstöbern der dortigen Waggons. Er lieferte dieses Dokument, da es eine besondere Bemerkung trug, seiner vorgesetzten Dienststelle sofort ab. Von dort ging dieses Papier an weitere Stellen, die sich nun klar wurden, hier auf der Spur einer wichtigen Aufklärung zu sein. Der Bahnhof wurde noch einmal einer gründlichen Untersuchung unterzogen. So kam in die Hand des Oberkommandos der Wehrmacht eine Dokumentensammlung von einmaliger historischer Bedeutung. Es wurden die Geheimakten des alliierten Obersten Kriegsrates gefunden, einschließlich der Protokolle aller Sitzungen dieser illustren Vereinigung. Und dieses Mal wird es Mr. Churchill nicht möglich sein, die Wahrheit der Dokumente einfach zu bestreiten oder wegzulügen, so wie er es seinerzeit bei den Akten aus Warschau zu tun versucht hatte. Denn diese Dokumente tragen alle die eigenhändigen Rampenwerke von Herrn Gamelin, Daladier, Wegau und so weiter und so weiter.

So erfolgte am 9. die Landung deutscher Vorabteilungen in einem Gebiet, das sich von Oslo nordwärts bis Narvik erstreckte. Als in London die Nachrichten darüber eintrafen, lauerte der erste Lord der Admiralität, Mr. Churchill, schon seit vielen Stunden auf die Erfolge seiner Flotte. Dieser Schlag, meine Abgeordneten, war das kühnste Unternehmen der deutschen Kriegsgeschichte. Seine erfolgreiche Durchführung wurde nur möglich dank der Führung und Haltung aller der daran beteiligten deutschen Soldaten. Was unsere drei Waffen, das Heer, die Marine und die Luftstreitkräfte, in diesem Kampf um Norwegen leisteten, sichert ihnen die Bewertung eines allerhöchsten Soldatentums. Die Marine führte ihre Operationen und später die Transporte durch gegen einen Feind, der im Gesamten fast mehr als die zehnfache Überlegenheit besaß. Alle Einheiten unserer jungen Reichskriegsmarine haben sich dabei mit unvergänglichem Ruhm bedeckt. Es wird erst nach dem Krieg gestattet sein, über die Schwierigkeiten zu sprechen, die gerade bei diesem Feldzug durch zahlreiche unvorhergesehene Rückschläge, Aus- und Unglücksfälle eintraten. Alles am Ende aber trotzdem überwunden zu haben, ist das Verdienst der Haltung, der Führung und der Truppe. Die Luftwaffe. In diesem gewaltigen, weiten Raum oft die einzige Transport- und Verbindungsmöglichkeit hat sie sich in allem selbst übertroffen. Tollkühne Angriffe auf Gegner, auf Schiffe und Landungstruppen stehen kaum über dem zähen Heldentum jener Transportflieger, die trotz unvorstellbar schlechtem Wetter immer wieder in das Land der Mitternachtssonne hinaufflogen, um dort oft im Schneesturm Soldaten abzusetzen oder Lasten abzuwerfen. Die Fjorde Norwegen. Die Fjorde Norwegen sind zum Friedhof zahlreicher britischer Kriegsschiffe geworden. Dem ununterbrochenen wilden Angriff deutscher Bomber und Stuka gegenüber musste endlich die britische Flotte weichen und jene Gefilde räumen, von denen wenige Wochen vorher erst eine englische Zeitung geschmackvollerweise behauptet hatte, dass es für England ein Vergnügen sein wird, in ihnen die deutsche Aufforderung zum Kampf entgegenzunehmen. Das Heer. Schon die Überfahrt stellte an den Soldaten des Heeres große Anforderungen. Luftlandetruppen hatten in den manchen Plätzen erste Fußpasse ermöglicht. Nun strömte Division um Division nach und begann der Krieg in einem Gebiet, das in seiner natürlichen Beschaffenheit eine außerordentliche Abwehrkraft besaß und, soweit es sich um norwegische Verbände handelte, auch sehr tapfer verteidigt wurde. Von den in Norwegen gelandeten Engländern allerdings kann nur gesagt werden, dass das einzig Bemerkenswerte an ihrem Dasein die Gewissenlosigkeit war, mit der man so schlecht ausgebildete, unzulänglich gerüstete und miserabel getötete Soldaten als Expedition vor das Land setzte. Sie waren von Anfang an sicher unterlegen. Was aber nun gerade dagegen die deutsche Infanterie, die Pioniere, was unsere Artilleristen, unsere Nachrichten und Bautruppen in Norwegen geleistet haben, kann nur als stolzes Heldentum von Kampf und Arbeit bezeichnet werden. Das Wort Narvik wird in der Geschichte für immer ein herrliches Zeugnis sein. Des Geistes der Wehrmacht des nationalsozialistischen Großdeutschen Reiches. Die Herren Churchill, Chamberlain, Daladier und so weiter waren noch bis vor kurzem über das Wesen der Großdeutschen Einigung sehr schlecht unterrichtet. Ich habe damals angekündigt, dass die Zukunft sie wahrscheinlich eines Besseren belehren wird. Und ich darf wohl annehmen, dass gerade der Einsatz ostmärkischer Gebirgstruppen in dieser nördlichsten Front unseres Freiheitskampfes ihnen die nötige Aufklärung für das Großdeutsche Reich und seine Söhne beigebracht haben wird. Es ist schade, dass die Grenadiere des Herrn Chamberlain dieser Auseinandersetzung nicht die genügende und vor allem dauernde Aufmerksamkeit widmeten, sondern vorzogen, es bei den ersten Proben über die innere Einstellung der neu zum Reich gekommenen Stämme unseres Volkes verwenden zu lassen. General von Falkenhorst hat diese Operationen in Norwegen geleitet. Generalleutnant Tiedel war der Held von Narvik. Die Operationen zur See. Die Operationen zur See wurden durchgeführt unter Leitung von Generaladmiral Dahlwächter und den Admiralen Karl und Böhm und dem Vizeadmiral Lütjen. Die Operationen der Luftwaffe standen unter der Leitung von Generalleutnant Milch und Generalleutnant Geisler. Das Oberkommando der Wehrmacht, Generalleutnant Keitel als Chef des Oberkommandos und General Jodl als Chef des Wehrmachtführungsstabes waren verantwortlich für die Durchführung meiner Anweisungen für die gesamte Aktion. Ehe noch das Feldzug in Norwegen sein Ende gefunden hatte, wurden die Nachrichten über den Westen immer bedrohlicher. Während es an sich vor Kriegsbeginn vorbereitet war, im Falle einer notwendigen Auseinandersetzung mit Frankreich bzw. England die Maschinenlinie zu durchbrechen, ein Unternehmen, für das die deutschen Truppen geschult und wozu sie mit den erforderlichen Waffen versehen waren, ergab sich schon im Lauf der ersten Kriegsmonate die Notwendigkeit, auch ein eventuelles Vorgehen gegen Belgien bzw. Holland ins Auge zu fassen. Während Deutschland gegenüber Holland und Belgien zunächst so gut als keine Verbände außer notwendigen Sicherungstruppen aufgestellt hatte, im Übrigen aber sein Festungssystem ausbauen begann, erfolgte an der französisch-belgischen Grenze eine sichtbare Massierung französischer Verbände. Besonders die Konzentration fast aller Panzermotdivisionen in diesem Abschnitt ließen erkennen, dass die Absicht auf alle Fälle, aber die Möglichkeit bestand, sich blitzartig durch Belgien hindurch an die deutsche Grenze zu bringen. Entscheidend aber war nun folgende Wahrnehmung. Wenn im Falle einer loyalen Auslegung der belgisch-holländischen Neutralität beide Länder gezwungen gewesen wären, gerade angesichts der Konzentration stärkster französisch-englischer Kräfte, an ihrer Grenze auch ihrerseits Augenmerk nach dem Westen zu richten, begannen sie dort im gleichen Maß immer stärker abzubauen, um die Grenze gegenüber Deutschland zu besetzen. Auch die Nachrichten über laufende Generalstabsbesprechungen ergaben eine eigenartige Beleuchtung der belgisch-holländischen Neutralität. Ich traue nicht zu betonen, dass diese Besprechungen, wenn sie wirklich neutral gewesen wären, mit beiden Seiten hätten stattfinden müssen. Im Übrigen fand eine solche Verdichtung der Merkmale für das Vorgehen der französisch-englischen Truppen durch Holland und Belgien gegen das deutsche Interessengebiet statt, dass nunmehr auch auf unserer Seite diese Bedrohung als ernsteste Gefahr ins Auge gefasst werden musste. Es wurde daher die deutsche Wehrmacht von mir mit dieser Möglichkeit der Entwicklung vertraut gemacht und mit den notwendigen eingehenden Anweisungen verdient. In zahlreichen Besprechungen im Oberkommando der Wehrmacht mit dem Oberbefehlshaber der drei Wehrmachtsteile, den Führern der Heeresgruppen und Armeen, die darunter zu den Führern wichtiger Einzelunternehmungen, wurden die Aufgaben gestellt und durchgesprochen und in der Truppe verständnisvoll zur Grundlage einer besonderen Ausbildung genommen. Der gesamte deutsche Aufmarsch erfuhr dementsprechend die notwendigen Abänderungen. Die sorgfältigen Beobachtungen, die überall angestellt worden waren, ergaben allmählich die zwingende Erkenntnis, dass mit einem englisch-französischen Vorstoß etwa von Anfang Mai ab in jedem Augenblick gerechnet werden konnte. In den Tagen vom 6. auf 7. Mai verstärkten sich besonders auch aufgrund mitgeteilter Telefonate, die zwischen London und Paris stattgefunden hatten, die Befürchtungen, dass nunmehr jeden Augenblick das Einrücken der sogenannten Alliierten in Holland und Belgien erwartet werden musste. Am Tage darauf, am 8., gab ich deshalb den Befehl für den sofortigen Angriff am 10. Mai 5:35 Uhr morgens. Der Grundgedanke dieser Operationen war, und der Verzicht auf kleine Nebenerfolge, die gesamte Wehrmacht, vor allem das Heer und die Luftwaffe, so anzusetzen, dass bei konsequenter Durchführung der vorgesehenen Operationen die totale Vernichtung der französisch-englischen Streitkraft erreicht werden musste. Zum Unterschied des Schliefenplanes vom Jahr 1914 ließ sich das Schwergewicht der Operationen auf den linken Flügel der Durchbruchsfront legen, allein unter scheinbarer Aufrechterhaltung der umgekehrten Version. Diese Täuschung ist gelungen. Erleichtert! Erleichtert wurde mir die Anlage der Gesamtoperation allerdings durch die Maßnahme der Gegner selbst. Denn die Konzentration der gesamten englisch-französischen motorisierten Streitkraft gegenüber Belgien ließ es als sicher erscheinen, dass dem Oberkommando der Alliierten Armeen der Entschluss bestand, sich schnellstens in diesen Raum hineinzubegeben. Im Vertrauen auf die Standfestigkeit aller eingesetzten deutschen Infanteriedivisionen musste aber damit ein Stoß in die rechte Flanke der französisch-englischen motorisierten Heeresgruppe zur vollständigen Zertrümmerung und Auflösung, ja wahrscheinlich zu ihrer Einschließung führen. Als zweite Operation hat sich vorgesehen, die Gewinnung der Seen für Le Havre sowie die Sicherung einer Ausgangsstellung an Somme und Aisne für den dritten Angriff, der mit stärksten Kräften über das Hochplateau von Langres zur Schweizer Grenze vorbrechen sollte. Die Erreichung der Küste bis südlich Bordeaux war als Abschluss der Operationen vorgesehen. In diesem Rahmen und in dieser Reihenfolge haben sich auch die Operationen vollzogen. Das Gelingen dieser gewaltigsten Schlachtenfolge der letzten Schüsse ist in erster Linie den deutschen Soldaten selbst zu danken. Er hat sich wieder auf allen Plätzen, auf die er gestellt war, auf das Höchste bewährt. Und alle deutschen Stämme nahmen an diesem Ruhm gleichmäßigen Anteil. Auch die Soldaten der Jungen, erst seit 1939 angegliederten neuen Reichsgaue, haben vorbildlich gekämpft und ihren Blutzoll entrichtet. Durch diesen heldenhaften Einsatz aller Deutschen wird das aus diesem Krieg hervorgehende nationalsozialistische Großdeutsche Reich nicht nur den heute Lebenden, sondern auch den nachkommenden Geschlechtern für immer heilig und teuer sein. Wenn ich mit der Würdigung der Kräfte beginne, deren Wirken dieser glorreichste Sieg zu verdanken ist, dann gebührt das erste Lob einer Führung, die gerade in diesem Feldzuge den höchsten Anforderungen gerecht wurde. Das Heer, es hat die ihm übertragenen Aufgaben unter der Führung des Generalobersten von Brauchitsch und seines Generalstabschefs Halder in wahrhaft ruhmvoller Weise gelöst. Wenn schon der Führungsapparat des deutschen Heeres von einst als der beste der Welt gegolten hat, dann verdient er heute zumindest die gleiche Bewunderung. Ja, nachdem der Erfolg für die letzte Bewertung entscheidend ist, muss die Führung des neuen deutschen Heeres als noch besser angesprochen werden. Das Westheer war unter den Befehlen der Generalobersten Ritter von Leeb, von Rundstedt und von Bock in drei Heeresgruppen eingeteilt. Die Heeresgruppe des Generals Ritter von Leeb hatte zunächst die Aufgabe, den linken Flügel der deutschen Westfront von der Schweizer Grenze beginnend bis zur Mosel in höchster Abwehrkraft defensiv zu halten. Erst für den späteren Verlauf der Operationen war vorgesehen, auch diese Front mit zwei Armeen unter der Führung des Generalobersten von Witzleben und des Generals Dollmann aktiv in die Vernichtungsschlacht eingreifen zu lassen. Am 10. Mai 5:35 Uhr morgens waren die beiden Heeresgruppen der Generalobersten von Rundstedt und von Bock zum Angriff angetreten. Ihre Aufgabe war, auf der ganzen Front von der Mosel bis zur Nordsee durch die feindlichen Grenzstellungen durchzustoßen, Holland zu besetzen, gegen Antwerpen und an die Deilstellung vorzudringen, Lüttich zu nehmen, vor allem aber mit den massierten Angriffskräften des linken Flügels den Mars zu erreichen, den Übergang zwischen Namur und Carignan mit dem Schwergewicht der Panzer- und Motordivisionen bei Sedan zu erzwingen und im weiteren Verlauf dieser Operationen unter Zusammenfassung aller verfügbaren Panzer- und Motordivisionen angelehnt an die Kanal- und Flusssysteme der Ehen und somit zum Meer durchzustoßen. Der südlichen Heeresgruppe Rundstedt sieht außerdem die wichtige Aufgabe zu, im Zug des Durchbruchs die vorgesehene Abschirmung der linken Flanke planmäßig sicherzustellen, um eine Wiederholung des Marne Wundes von 1914 vom Vorderen aufzuziehen. Diese gewaltige, im weiteren Verlauf des Krieges schon entscheidende Operation, die wie geplant zur Vernichtung der Hauptmasse des französischen Heeres sowie des gesamten britischen Expeditionskorps führte, ließ schon das deutsche Führertum im hellen Glanz erstrahlen. Außer den beiden Heeresgruppenführern und ihren Generalstabschefs, Generalleutnant von Sodenstern und Generalleutnant von Salmuth, erwarben sich dabei folgende Armeeführer höchste Verdienste. Generalobers von Kluge als Führer der 4. Armee. Generalobers Liszt. Generalobers Liszt als Führer der 12. Armee. Generalobers von Reichenau als Führer der 6. Armee. General von Köchler als Führer der 18. Armee. General Busch als Führer der 6. Armee.

kann die Aufstellung all dieser verdienten Generale und Admiräle nicht beenden, ohne nun besonders auf diejenigen zu gedenken, die im Stabe des Oberkommandos der Wehrmacht selbst meine engsten Mitarbeiter sind. Generaloberst Keitel als Chef des Oberkommandos der Wehrmacht und Generalmajor Jodl. Als Chef seines Stabes. Sie haben in langen, sorgenvollen und arbeitsreichen Monaten mit Ihren Offizieren den höchsten Anteil an der Verwirklichung meiner Pläne und Gedanken. Die Würdigung der Leistungen unserer Marine und ihrer Führer wird vollständig erst am Ende dieses Krieges möglich sein. Wenn ich nun diese rein militärische Betrachtung der Ereignisse abschließe, dann zwingt mich die Wahrheit zur Feststellung der historischen Tatsache, dass alles das nicht möglich geworden wäre ohne das Verhalten der Heimatfront und hier an der Spitze ohne die Gründung, das Wirken und die Tätigkeit der Nationalsozialistischen Partei. Sie hat in der Zeit des größten Verfalls, schon im Jahre 1919, in ihrem Programm die Wiederaufrichtung eines deutschen Volksheeres proklamiert. Und jahrzehntelang mit fanatischer Entschlossenheit vertreten. Ohne ihr Wirken wären alle Voraussetzungen entfallen für den Wiederaufstieg des Deutschen Reiches und damit für die Schaffung einer deutschen Wehrmacht. Sie hat aber auch vor allem dem Kampf die weltanschauliche Grundlage gegeben. Dem sinnlosen Lebenseinsatz unserer demokratischen Gegner für die Interessen ihrer Plutokraten stellt sie dadurch gegenüber die Verteidigung einer sozialen Volksgemeinschaft. Ihrem Wirken ergibt sich deshalb auch die im Weltkrieg leider nicht vorhanden gewesene Einheit zwischen Front und Heimat. Ich möchte daher aus Ihren Reihen folgende Männer nennen, denen neben unzähligen anderen ein höchstes Verdienst zukommt, an der Erringung der Möglichkeit, in einem neuen Deutschland wieder Siege feiern zu können. Parteigenosse Herr Reichsminister Hess, selbst im Alter. Ein alter Soldat des Weltkriegs war seit der ersten Zeit der Gründung der Bewegung ein treuerster Kämpfer für die Aufrichtung dieses heutigen Staates und seiner Wehrmacht. Parteigenosse Stabschef der SA Lutze hat die Millionenmasse der SA-Männer im Sinne der höchsten Staatserhaltung organisiert und ihre vor- und nachmilitärische Ausbildung gesichert. Parteigenosse Himmler organisierte das gesamte Sicherheitswesen unseres Reiches sowohl als die Verbände der Waffen-SS. Parteigenosse Hirl ist der Begründer und Führer des Reichsarbeitsdienstes. Parteigenosse Lein ist der Garant der Haltung unserer deutschen Arbeiterschaft. Parteigenosse Reichsminister Generalmajor Todt ist der Organisator der Waffen- und Munitionsherstellung und hat sich als Baumeister unseres gewaltigen strategischen Straßennetzes sowie der Festungsfront im Westen unvergängliche Verdienste erworben. Parteigenosse Minister Dr. Goebbels ist der Leiter einer Propaganda, deren Höhe am sinnfälligsten bei einem Vergleich zu der des Weltkrieges in Erscheinung tritt. Den zahlreichen Organisationen der Heimatfront sind noch zu erwähnen die Organisation des Kriegswinterhilfswerkes sowie die NS-Volkswohlfahrt unter Leitung des Parteien-Innenfelds und der Reichsluftschutzbund unter der Führung des Generals der Flakaderie von Schröder. Ich kann diese Würdigung nicht abschließen, ohne dabei endlich dem Mann zu danken, der seit Jahren meine außenpolitischen Richtlinien in treuer, unermüdlicher, sich selbstverzehrender Arbeit verwirklicht. Der Name des Parteigenossen von Ribbentrop wird mit der politischen Erhebung der deutschen Nation als Reichsaußenminister für alle Zeiten verbunden sein. meine Herren Abgeordneten, ich habe mich entschlossen, als Führer und oberster Befehlshaber der deutschen Wehrmacht die Ehrung der verdientesten Generale vor jenem Forum vorzunehmen, das in Wahrheit die Vertretung des ganzen deutschen Volkes ist. Ich muss nun an die Spitze jenen Mann stellen, bei dem es mir schwerfällt, den genügenden Dank für die Verdienste zu finden, die seinen Namen mit der Bewegung, dem Staat, vor allem der deutschen Luftwaffe verbinden. Seit der Gründungszeit der SA ist Parteienlose Göring mit der Entwicklung und dem Aufstieg der Bewegung verbunden. Seit der Übernahme der Macht haben seine Arbeitskraft und Verantwortungsfreudigkeit für das deutsche Volk und das deutsche Reich auf zahlreichen Gebieten Leistungen vollbracht, die aus der Geschichte unseres Volkes und Reiches nicht gedacht werden können. Seit dem Wiederaufbau der deutschen Wehrmacht wurde er zum Schöpfer der deutschen Luftwaffe. Es ist nur wenig Sterblichen gegeben, im Zuge eines Lebens ein militärisches Instrument aus dem Nichts zu schaffen und zur stärksten Waffe ihrer Art in der Welt zu entwickeln. Er hat ihr vor allem seinen Geist gegeben. Generalfeldmajor Göring hat schon als Schöpfer der deutschen Luftwaffe, als einzelner Mann, den höchsten Beitrag für den Neuaufbau der deutschen Wehrmacht geleistet. Er hat als Führer der deutschen Luftwaffe im bisherigen Verlauf des Krieges mit die Voraussetzung zum Sieg geschaffen. Seine Verdienste sind einmalige. Ich ernenne ihn daher zum Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches und verleihe ihm das Großkreuz des Eisernen Kreuzes. Für die Verdienste um den Sieg der deutschen Waffen im Kampf für die Freiheit und Zukunft unseres Großdeutschen Reiches befördere ich nun den Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Brauitz, zum Generalfeldmarschall. Den Generaloberst von Rundstedt, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe A, zum Generalfeldmarschall. Den Generalobersten Ritter von Lieb, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe C, zum Generalfeldmarschall. Den Generalobersten von Bock, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B, zum Generalfeldmarschall. Obersten List, Oberbefehlshaber der 12. Armee, zum Generalfeldmarschall. Den Generalobersten von Kluge, Oberbefehlshaber der 4. Armee, zum Generalfeldmarschall. Den Generalobersten von Witzleben, Oberbefehlshaber der 1. Armee, zum Generalfeldmarschall. Und den Generalobersten von Reichenau, Oberbefehlshaber der 6. Armee, zum Generalfeldmarschall. Ich befördere den General Halder, Chef des Generalstabs des Heeres, zum Generalobersten. Den General Dollmann, Oberbefehlshaber der 7. Armee, zum Generalobersten. Den General Freier von Weiß, Oberbefehlshaber der 2. Armee, zum Generalobersten. Den General Küchler, Oberbefehlshaber der 18. Armee, zum Generalobersten. Den General Busch, Oberbefehlshaber der 6. Armee, zum Generalobersten. Den General Strauß, Oberbefehlshaber der 9. Armee, zum Generalobersten. Den General von Falkenhorst, Militärbefehlshaber in Norwegen, zum Generalobersten. Der General von Fleiß, kommandierender General des 12. Armeekorps, zum Generalobersten. Der General Ritter von Schobert, kommandierender General des 7. Armeekorps, zum Generalobersten. Den General Guderian, kommandierender General des 4. Armeekorps, zum Generalobersten. Den General Hoth, kommandierender General des 15. Armeekorps, zum Generalobersten. Den General Höppner, kommandierender General des 15. Armeekorps, zum Generalobersten. General Hase, kommandierender General des 3. Armeekorps, zum Generalobersten. Unter Berücksichtigung der einmaligen Verdienste befördere ich Generalleutnant Diesel, kommandierender General des Gebirgskorps in Norwegen, zum General der Infanterie und verleihe ihm als Erstoffizier der deutschen Wehrmacht das Eisenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Einer späteren Gesamtwürdigung der Führer und Offiziere der Reichskriegsmarine befördere ich Admiral Karl, der kommandierende Admiral der Marinestation Ostsee, zugleich Marine-Truppbefehlshaber Ost, zum Generaladmiral. In Anzählung der einmaligen Leistungen der deutschen Luftwaffe befördere ich den General Milch zum Generalfeldmarschall. General der Flieger, Sperle, zum Generalfeldmarschall. Der General der Flieger, Kesselring, zum Generalfeldmarschall. Ich befördere den General der Flieger, Stumpf, zum Generalobersten. Der General der Flieger, Graue, zum Generalobersten. General der Flieger Keller zum Generalobersten. Und der General der Flakaderie Weise zum Generalobersten. Ich befördere weiter zum General der Flieger, den Generalleutnant Kaiser, Generalmajor Jeschonek, Generalleutnant Lotter, Generalleutnant Ritter von Greim und Generalmajor Freier von Richthofen. In meinem Oberkommando Wehrmacht befördere ich den Generalobersten Keitel zum Generalfeldmarschall. Den Generalmajor Jodl zum General der Artillerie. Indem ich diese Beförderungen anlässlich der erfolgreichsten Feldzüge unserer Geschichte vor diesem Forum und damit vor der ganzen deutschen Nation ausspreche, ehre ich dadurch die gesamte Wehrmacht des nationalsozialistischen Großdeutschen Reiches. Ich kann die Betrachtung über diesen Kampf nicht schließen, ohne gleich hier unseres Bundesgenossen zu gedenken. Seit es ein nationalsozialistisches Regime gibt, standen in seinem außenpolitischen Programm zwei Ziele. Erstens die Herbeiführung einer wahren Verständigung und Freundschaft mit Italien und zweitens die Herbeiführung des gleichen Verhältnisses zu England. Sie wissen, meine Parteigenossen, dass mich diese Auffassungen schon vor 20 Jahren genauso bewegten wie später. Ich habe diese Gedanken publizistisch und in Reden unzählige Male behandelt und verteidigt, solange ich in der Demokratischen Republik selbst ein Oppositioneller war. Ich habe, so wie mich das deutsche Volk mit seiner Führung beauftragte, sofort versucht, die älteste Zielsetzung der nationalsozialistischen Außenpolitik nun praktisch zu verwirklichen. Ich bin auch heute noch traurig, dass es mir trotz all meinen Bemühungen mit England nicht gelungen ist, zu jener Freundschaft zu kommen, die, wie ich glaube, für beide Völker ein Segen gewesen wäre. Und zwar, dass mir dies trotz unentwegter aufrichtiger Bemühungen nicht gelungen ist. Ich bin aber umso glücklicher, dass wenigstens der erste Programmpunkt meiner außenpolitischen Zielsetzung verwirklicht werden konnte. Ich danke dies vor allem dem Genius, der heute an der Spitze des italienischen Volkes steht. Denn nur dank seinem säkularen Wirken wurde es möglich, die beiden geistig einander so verwandten Revolutionen zusammenzuführen, um nun am Ende durch das gemeinsam verkostete Blut einen Bund zu besiegeln, der bestimmt ist, Europa ein neues Leben zu erschließen. Dass ich persönlich die Ehre habe, der Freund dieses Mannes sein zu können, beglückt mich angesichts der Eigenart eines Lebensschicksals, das ebenso viel Gemeinsames mit dem meinen aufzuweisen hat, wie unsere beiden Revolutionen, ja darüber hinaus sogar die Geschichte der Einigung und des Emporstiegs unserer beiden Völker. Seit der Wiedererhebung des deutschen Volkes haben wir allein aus Italien menschliche Stimmen des Verständnisses vernehmen können. Aus diesem erwiderten, gegenseitigen Verstehen erwuchs eine lebendige Interessengemeinschaft. Sie wurde endlich in Verträgen festgelegt. Als dem Deutschen Reich entgegen meinem Wunsch und Willen im vergangenen Jahr dieser Krieg aufgezwungen wurde, fand eine Abstimmung des weiteren Vorgehens unserer beiden Staaten zwischen Mussolini und mir statt. Der Nutzen, der dem Reich aus der Haltung Italiens erwuchs, war ein außerordentlicher. Nicht nur wirtschaftlich kam uns die Lage und Einstellung Italiens zugute, sondern auch militärisch. Italien bannte vom Anfang an starke Kräfte unserer Feinde und lähmte vor allem ihre Freiheit der strategischen Disposition. Als der Duce aber den Zeitpunkt für gekommen erachtete, gegen die andauernden, unerträglichen Vergewaltigungen, die ihm besonders durch französische und britische Eingriffe zugefügt wurden, mit der Waffe in der Faust-Stellung zu nehmen und der König die Kriegserklärung vollzog, geschah es in der vollen Freiheit seines Entschlusses. Umso größer muss das Gefühl unseres Dankes sein. Eintreten Italiens in den Kampf hat mitgeholfen, in Frankreich die Erkenntnis der vollen Aussichtslosigkeit eines weiteren Widerstandes zu beschleunigen. Seitdem kämpfte nun unser Verbündeter, erst auf den Kraten und Gipfeln der Alpen und jetzt in weiten Räumen seines Interessengebietes. Gerade seine heutigen Luftangriffe und die Kämpfe zu See werden in den Geist geführt, der faschistischen Revolution zu eigen ist und von uns in dem Geist verfolgt, den der Nationalsozialismus für das faschistische Italien empfindet. Jeder Schmerz Italiens, so wie wir ihn in diesen Tagen angesichts des Todes Balbos erlebten, ist auch der Schmerz Deutschlands, jede Freude auch die unsere. Unsere Zusammenarbeit auf politischem und militärischem Gebiet ist eine vollkommene. Sie wird das Unrecht löschen, das in Jahrhunderten dem deutschen und dem italienischen Volk zugefügt worden ist. Denn am Ende von allem steht der gemeinsame Sieg. Wenn ich nun, meine Abgeordneten, Männer des Deutschen Reichstags, über die Zukunft spreche, dann geschieht es nicht, um zu prahlen oder zu bramarisieren. Ich kann dies ruhig anderen überlassen, die es auch wohl nötiger haben, wie zum Beispiel Herrn Churchill. Ich möchte nun also ohne jede Überschwänglichkeit ein Bild der Lage geben, so wie sie ist und wie ich sie sehe. Erstens, der Verlauf der hinter uns liegenden 10 Monate dieses Krieges hat meiner Auffassung Recht und den Meinungen unserer Gegner Unrecht gegeben. Denn sogenannte englische Staatsmänner versichern, dass ihr Land aus jeder Niederlage und jedem Misserfolg stärker hervorgeht, dann ist es zumindest keine Überheblichkeit, wenn ich Ihnen hiermit mitteile, dass wir aus den Erfolgen ebenfalls stärker hervorgegangen sind. Ich habe ja schon am 1. September des vergangenen Jahres erklärt, dass ganz gleich, was auch kommen mag, weder Waffengewalt noch die Zeit Deutschland niederzwingen werden. Das Reich ist nun heute militärisch stärker als jemals zuvor. Wir haben die im Einzelnen sicherlich schweren, im Gesamten aber doch so geringen Verluste gesehen, die die deutsche Wehrmacht im Kampf der letzten 3 Monate erlitten hat. Wenn Sie bedenken, dass wir in dieser Zeit eine Front aufrichteten, die nunmehr vom Nordkap bis zur spanischen Grenze reicht, dann sind diese Verluste, besonders gemessen an den Verlusten des Weltkriegs, außerordentlich geringer. Die Ursache dafür liegt, abgesehen von der durchschnittlich hervorragenden Führung, in der ausgezeichneten taktischen Ausbildung des einzelnen Soldaten, der Verbände, sowie des Zusammenwirkens der Waffen. Die weitere Ursache liegt in der Güte und Zweckmäßigkeit der neuen Waffen und die dritte in dem bewussten Verzicht auf jeden sogenannten Prestigeerfolg. Ich selbst habe mich bemüht, grundsätzlich jeden Angriff und jede Operation zu vermeiden, die nicht im Sinne einer wirklichen Vernichtung des Gegners notwendig sind, sondern nur eines vermeintlichen Prestige zuliebe getan werden sollten. Trotzdem haben wir natürlich für vielfach höhere Verluste Vorsorge getroffen. Die dadurch eingesparten Männer unseres Volkes werden der Weiterführung des uns aufgezwungenen Freiheitskampfes zugutekommen. Augenblicklich werden viele unserer Divisionen aus Frankreich wieder zurückgezogen und in ihre Heimatorte verlegt. Viele Männer können beurlaubt werden. Waffen und Gerät werden wieder in Stand gesetzt oder durch neueres, besseres Material ergänzt. Im Ganzen ist die Wehrmacht heute stärker als jemals zuvor. Zweitens, die Waffen. Der Verlust an Waffen im norwegischen und besonders auch im Feldzug gegen Holland, Belgien und Frankreich ist ein vollständig belangloser. Er steht in keinem Verhältnis zur Produktion. Heer und Luftwaffe sind in diesem Augenblick, da ich zu Ihnen spreche, auch in ihrer Ausrüstung vollkommener und stärker, als es vor dem Antritt im Westen war. Drittens, die Munitionierung. Die Munitionierung wurde in einem Ausmaß vorbereitet. Die angelegten Bestände sind so groß, dass auf vielen Gebieten nun eine Einschränkung bzw. Verlagerung der Produktion vorgenommen werden muss, da die vorhandenen Depots und Räume auch bei größter Ausweitung zum Teil nicht in der Lage wären, verstärkte Zufuhr aufzustapeln. Der Munitionsverbrauch war ähnlich wie in Polen ein über alles Erwarten geringer. Er steht überhaupt in keinem Verhältnis zu den Vorräten. Die gesamte Vorratung ist daher bei Heer und Luftwaffe zurzeit für alle Waffen wesentlich höher als vor dem Angriff im Westen. Viertens, kriegswichtige Rohstoffe. Dank dem Vierjahresplan war Deutschland in hervorragender Weise auch für schwerste Belastung gerüstet. In keiner Wehrmacht der Welt ist auch nur annähernd wie in Deutschland eine Umstellung von kriegswichtigen Stoffen, die importiert werden müssen, auf solche, die im Lande sind, erfolgt. Dank dem Wirken des Reichsmarschalls ist die Umstellung der deutschen Wirtschaft zu einer autarken Kriegswirtschaft schon im Frieden vollzogen worden. Wir besitzen vor allem die beiden wichtigsten Rohstoffe, Kohle und Eisen, in einem, ich darf heute sagen, unbegrenztem Ausmaß.

und dass umgekehrt Russland für seine Existenz das Wichtigste ist. Aus dieser klaren Abgrenzung der beiderseitigen Interessengebiete erfolgte die Neuregelung des deutsch-russischen Verhältnisses. Jede Hoffnung, dass im Vollzug dessen nun eine neue deutsch-russische Spannung eintreten könnte, ist kindisch. Weder tat Deutschland einen Schritt, der es außerhalb seiner Interessengebiete geführt hätte, noch hat Russland einen solchen getan. Die Hoffnung Englands aber durch die Herbeiführung irgendeiner neuen europäischen Krise eine Entlastung seiner eigenen Situation erreichen zu können, ist insoweit es sich um das Verhältnis Deutschlands zu Russland handelt, ein Trugschluss. Die britischen Staatsmänner sehen alles etwas langsamer ein. Sie werden also auch das schon noch im Laufe der Zeit begreifen lernen. Meine Abgeordneten, ich habe in meiner Rede am 6. Oktober die weitere Entwicklung dieses Krieges wohl richtig vorhergesagt. Ich versichere Ihnen, meine Abgeordneten, dass Sie keinen Moment an Sie zweifeln können. Wenn man nun nicht ausgerechnet in den Niederlagen die Merkmale und Garantien des Endsieges erblickt, dann glaube ich, dass die Entwicklung, so gesagt, mir sicher wohl recht gegeben. Trotzdem ich von dieser Entwicklung überzeugt war, hatte ich damals Frankreich und England die Hand zur Verständigung geboten. Die Antwort, die ich darauf erhielt, ist noch in Ihrer Erinnerung. Alle meine Argumente über den Unsinn einer Weiterführung dieses Kampfes, über die Sicherheit, selbst im günstigsten Fall keinen Gewinn für nur Opfer zu bekommen, wurden entweder mit Spott und Hohn bedacht oder zumindest totgeschwiegen. Ich habe Ihnen damals gleich versichert, dass ich befürchte, wegen dieses meines Friedensvorschlags sogar als Angsthase übersehen zu werden, der nicht kämpfen will, weil er nicht mehr kämpfen kann. Es ist auch genauso eingetroffen. Ich glaube nun allerdings, dass schon heute Frankreich natürlich weniger die schuldigen Staatsmänner als das Volk über diesen 6. Oktober anders denken wird. Welch namenloses Elend ist seitdem über dieses große Land und Volk gekommen. Ich will noch nicht einmal davon reden, was dieser Krieg den Soldaten als Schmerz bietet. Denn über dem steht doch fast das Leid, das durch die Gewissenlosigkeit der entstand, die Millionen von Menschen von ihrem Heim ohne jeden Grund fortdrehen, nur in dem Gedanken, dadurch vielleicht der deutschen Kriegsführung Schwierigkeiten bereiten zu können. Allerdings eine unverständliche Annahme. Diese Evakuierung wirkte sich am schädlichsten für die alliierte Kriegsführung aus, am furchtbarsten, aber für die dadurch betroffenen unglücklichen Opfer. Dass die Herren Schöckchen und Renault mit diesen ihren Ratschlägen und Anordnungen Millionen Menschen Leid zugefügt haben, können sie weder Dienstzeit noch Grundsatz verstehen. Das alles hätte ich gedacht, dass sie kommen brauchen. Und ich habe noch im Oktober weder von Frankreich noch von England etwas anderes verlangt als nur den Frieden. Aber die Herren Rüstungsinteressenten wollten die Fortsetzung dieses Krieges um jeden Preis. Sie haben diesen Krieg nur bekommen. Ich bin selber zu sehr Soldat, als dass ich nicht für das Unglück einer solchen Entwicklung Verständnis hätte. Ich höre nun aus London nur ein Geschrei. Es ist nicht das Geschrei der Massen, sondern der Politiker, dass der Kampf erst recht fortgesetzt werden müsse. Ich weiß nicht, ob diese Politiker schon die richtige Vorstellung von der kommenden Fortsetzung dieses Kampfes besitzen. Sie erklären allerdings, dass sie diesen Krieg weiterführen werden und, wenn England daran zugrunde ginge, eben von Kanada aus. Ich glaube kaum, dass dies so zu verstehen ist, dass das englische Volk nach Kanada geht. Sondern es werden sich doch wohl nur die Herren Kriegsinteressenten nach Kanada zurückziehen. Das Volk wird, glaube ich, schon in England bleiben müssen. Und es wird den Krieg in London dann sicherlich mit anderen Augen ansehen als seine sogenannten Führer in Kanada. Glauben Sie mir, meine Abgeordneten, ich empfinde einen inneren Ekel vor dieser Sorte gewissenloser parlamentarischer Volks- und Staatenvernichter. Es tut mir fast weh, wenn mich das Schicksal dazu ausgesehen hat, das zu stoßen, was durch diese Menschen zum Fallen gebracht wird. Denn meine Absicht war es nicht, Kriege zu führen, sondern einen neuen Sozialstaat von höchster Kultur aufzubauen. Jedes Jahr dieses Krieges raubt mich diese Arbeit. Und die Ursachen dieses Raubes sind lächerliche Nullen, die man höchstens als politische Fabrikware der Natur bezeichnen kann, sofern sie nicht ihre käufliche Schlechtigkeit zu etwas Besonderem stempeln. Mr. Churchill hat es soeben wieder erklärt, dass er den Krieg will. Er hat nun vor etwa 6 Wochen mit dem Krieg in dem Raum begonnen, in dem er anscheinend glaubt, wohl besonders stark zu sein, nämlich den Luftkrieg gegen die Zivilbevölkerung.

Niemals hat wohl ein Reichstag vorher eine Sitzung in solch großer Zeit erlebt, wie wir in der heutigen. Mein Führer, durch Jahre hindurch haben Sie auch von dieser Stelle aus immer wieder unser Volk aufgerüttelt und stark gemacht in seinem Glauben an die deutsche Zukunft. Der Welt aber haben Sie auch immer wieder aufs Neue große Prophezeiungen gegeben. Und heute wird kaum einer bestreiten können, dass all Ihre Voraussagen, all Ihre Prophezeiungen und all Ihre Darstellungen eine unerhörte und eindeutige Erfüllung gefunden haben. Diese Jahre waren für uns alle ein gewaltiges Erleben. Aus tiefster Ohnmacht, Not und Schwäche hat der Führer unser Volk herausgeführt in strahlendes Licht. Dem Reiche hat er die Ehre und Größe wiedergegeben in einem Ausmaße, wie es kühnstes Hoffen nicht erwarten durfte. Nun ist ein unerhörter, heroischer Kampf vorbei. Und ein weiterer Kampf, ebenso heroisch, ist nun gegeben, je nachdem, ob der Appell an den Vernunft, den der Führer heute ausgesprochen hat, befolgt wird oder nicht. Dieser Kampf hat aber bereits das deutsche Schicksal erneut gestaltet. Denn dieser Kampf war von dem größten aller Siege gekrönt. Unsere Verbände des Heeres, der Marine und der Luftwaffe durchstürmten in einem Feldzug ohnegleichen die Schlachtfelder und zerschmetterten den Gegner, wo immer er stand. Ein Wunder erschien die deutsche Strategie. Eine Revolution aller geheiligten taktischen und strategischen Prinzipien warf alle Pläne über den Haufen. Man glaubte an eine neue Wunderwaffe. Heute aber ist uns allen und der Umwelt dieses Wunder klar. Denn an der Spitze der tapfersten deutschen Soldaten stand Deutschlands größter Feldherr, wie an der Spitze des deutschen Volkes sein größter Staatsmann steht. Was für uns Nationalsozialisten heiliger Glaube, was viele im Folge ahnten, was Gegner aber nicht wahrhaben wollten. Unser Führer befehligte selbst seine Wehrmacht. Sein Wille wies in genialen Plänen den Truppen Aufgaben und Ziel. Der Soldat Adolf Hitler hatte das deutsche Schwert scharf geschmiedet. Der Feldherr Adolf Hitler führte es in siegreichen Schlägen. Es gibt für Unsterbliche keine Worte. Das gewaltige Werk unseres Führers, das in all diesen Jahren von ihm geschaffen wurde, zu würdigen. Als die Vorsehung unserem Volke Adolf Hitler schenkte, hatte sie Deutschland berufen zu einer großen Zukunft und hierfür gesegnet. Mein Führer, Sie haben mich und Ihre Mitarbeiter soeben mit Dank und Anerkennung überschüttet. Wir taten nur unsere Pflicht und wir sind dem Allmächtigen dankbar, dass er uns das große Glück geschenkt hatte, Volksmänner Adolf Hitlers zu sein. Dank aber, mein Führer, Dank gehört nur Ihnen. Darf ich jetzt Dolmetsch sein der Gefühle, die uns alle, das ganze Volk durchstoben, Gefühle des Dankes und der Hingabe an Sie, mein Führer. Nur eines erfüllt uns alle heute in dieser Stunde. Ihnen weiterhin folgen zu dürfen, bis der letzte und größte Sieg unser ist. Und die glühende Bitte an den Allmächtigen, sie weiterhin zu stürmen und zu segnen. Unser heißgeliebter Führer, der Garant des deutschen Sieges, siegt!